Prenderà adesso la parola il professor Manfred Alexander dell'Università di Colonia, che parlerà sul tema di offizielle deutsche Politik gegenüber den deutschen Minderheiten in Ostmitteleuropa 1920-26, la politica ufficiale tedesca nei confronti delle minoranze tedesche nell'Europa centrale e orientale 1920-1926. Da prima devo scusarmi che non possa io parlare italiano e mi sforzerò di parlare tedesco lentamente e quando ci sono difficoltà vi prego di domandare poi. Ich möchte etwas Allgemeines zu diesem Thema Ihnen sagen, weil ich annehme, dass nicht alle hier Spezialisten sind. Und ich möchte zwei Vorbemerkungen vorausschicken. Zunächst einmal möchte ich keineswegs über alle Minderheiten reden, alle deutschen Minderheiten, die in der Zwischenkriegszeit außerhalb des Deutschen Reichsgebietes gewohnt haben. Ich werde mich auf zwei Gruppen beschränken, zwei Gruppen, deren beispielhafter Charakter hier dargestellt werden soll, nämlich die beiden Gruppen in Polen und in der Tschechoslowakei. Ich werde erläutern, warum ich mich auf diese beiden Gruppen beschränke. Und zweitens möchte ich vorwegschicken, dass meine Ausführungen gedacht sind als eine Widerlegung der Kontinuitätsthese, die lautet, es habe in Deutschland immer eine massive Politik derart gegeben, dass die Auslandsdeutschen Instrument der Reichspolitik gewesen sind. Für meine Quellenlage werde ich Ihnen das an einigen Punkten verdeutlichen. Ich möchte Ihnen vier große Gruppen, also das Thema gliedern in vier Kapitel und möchte beginnen mit der internationalen Lage am Ende des Ersten Weltkrieges, die in den Verträgen, in den Pariser Friedensverträgen in Versailles festgeschrieben worden ist, diese internationale Ordnung. In Versailles finden wir zwei Gruppen von Staaten in Europa, die einfachste und banalste Gliederung. Und diese beiden Gruppen sind die siegreichen Staaten im Ersten Weltkrieg und die zweite Gruppe, die Verlierer, also Deutschland, Österreich und besonders Ungarn. Diese Struktur der Zweiteilung bedingt auch die Möglichkeiten der Politik. Auf der Seite der Siegerstaaten finden wir Frankreich in vorderster Linie. Frankreich, das nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs ein enormes Sicherheitsbedürfnis hat. Ein Sicherheitsbedürfnis, das sich insbesondere richtet auf die Gefahr eines wiederaufstehenden Deutschlands. Frankreich hatte in einer Generation zweimal die Erfahrung gemacht, dass deutsche Truppen das Land besetzten. Und es gibt eine breite Literatur zu dem Problem, dass in Frankreich gewichtige Gruppen das deutsche Wirtschaftspotenzial und das deutsche Bevölkerungspotenzial fürchteten. Und dieser neuen Gefahr gegenüber nun versuchten, ein europäisches System von Staaten aufzubauen, das zur Sicherheit, zur Sicherung der französischen Interessen dienen sollte. Frankreich konnte sich zunächst auf die Unterstützung Großbritanniens stützen. Es gab in dem Prozess, der in den Versailler Friedensverträgen seinen Abschluss gefunden hat, gab es in diesem Vorgesprächen ein Versprechen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens, Frankreichs territoriale Integrität gegen einen neuen Angriff Deutschlands zu schützen. Dieses Sicherheitsversprechen war Frankreich abgerungen worden, dieses Sicherheitsversprechen war gegenüber Frankreich geäußert worden von England und den Vereinigten Staaten, um weitgehende französische Pläne einer Aufteilung Deutschlands zu konterkarieren, also denen zu widersprechen. Frankreich hatte daraufhin darauf verzichtet, weitere Forderungen zu stellen, die etwa in dem Namen Foch, Marschall Foch, zu personalisieren sind, also Abtrennung des Rheinlandes, Gewinnung der Rheingrenze für Frankreich, Teilung des Reichsgebietes etwa auf der Mainlinie, Zerstückelung Deutschlands in eine Reihe von Kleinstaaten. Dieses Versprechen einer Hilfeleistung von den USA und Großbritannien gegenüber Frankreich geäußert, kam nicht zustande, realisierte sich nicht aus dem Grunde, dass die Vereinigten Staaten aus dem Friedensvertrag von Versailles ausstiegen, diesen Friedensvertrag nicht unterschrieben haben. Als Konsequenz dieser mangelnden Absicherung im internationalen Bereich setzte Frankreich nun verstärkt auf die Verbündeten in Ostmitteleuropa, und das waren die neu gegründeten oder wieder gegründeten Staaten, insbesondere die Republik Polen, die Zweite Republik und die Tschechoslowakische Republik. Diese Staaten werden damit im französischen Sicherheitssystem zu Garanten der französischen Sicherheit im Rücken Deutschlands. Und von Machiavelli wissen wir ja, dass man mit dem Feind des Feindes Freundschaft halten soll. Aus dieser Kombination ergibt sich die enge Verbindung zwischen französischer Politik auf der einen und polnischer und tschechoslowakischer auf der anderen Seite. Kompliziert wird dieses System, komplizierter als bei Machiavelli, wird dieses System dadurch, dass im Osten dieser Staaten die Russland als ein traditioneller Verbündeter Frankreichs seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, dass Russland durch die Oktoberrevolution aus dem Kreis der europäischen Staaten, der kalkulierbaren europäischen Staaten, ausgeschieden ist. Diese Staaten, Polen und Tschechoslowakei, bekommen damit in französischer Sicht eine Doppelfunktion. Eine Doppelfunktion, die sich in den beiden französischen Schlagworten widerspiegelt. Barrière de l'Est, also eine Barriere im Osten gegenüber weiterem Ausgreifen Deutschlands nach Osten. Sicherung gegen Deutschland also. Und das zweite Schlagwort ist le cordon sanitaire, also ein Cordon, mit dem man das Vordringen des Bolschewismus aus Russland nach Mitteleuropa verhindern konnte. Soweit zur internationalen Situation. Für Deutschland ist eines der wichtigsten und publizistisch am meisten ausgeschlachteten Themen des Versailler Friedensvertrages gewesen, dass Deutschland umfangreiche Territorien abtreten musste. Einmal das Problem Elsass-Lothringen an Frankreich, es gibt weitere Abtretungen an Belgien und an Holland, aber das war nicht das, was die Deutschen am meisten geschmerzt hat, sondern der Verlust von Territorien im Osten, und das hieß an Polen, war das Hauptproblem, das dann für die ganze Zeit bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs, gerade das Problem Polen, in der deutschen Publizistik eine eminente Rolle spielte. Es geht mir jetzt nicht um das Problem, warum abgetreten und welche Gebiete, das dürfte aus der Landkarte soweit klar sein, die Gebiete Posen, Danzig-Westpreußen und Oberschlesien, ich komme noch ganz kurz darauf zu sprechen. Für unser Thema ist nun wichtig, dass in diesen abgetretenen Territorien Deutschlands Deutsche wohnten, und zwar ehemalige deutsche Staatsbürger. Wir haben also die grundsätzlichen Schwierigkeiten bei dem Problem der deutschen Minderheitenpolitik in der Zwischenkriegszeit, dass es sich einmal um ehemalige Reichsdeutsche handeln konnte, und die finden wir insbesondere in Polen. Daher ist Polen für mich Beispiel Nummer 1. Ehemalige Reichsdeutsche, die natürlich in einer anderen Weise betreut werden, in Anführungszeichen, als die zweite Gruppe. Und die zweite Gruppe, Das sind die nicht-deutschen Staatsbürger, aber deutsch sprechende Menschen. Und die finden wir in der Tschechoslowakei. Tschechoslowakei, also damit das zweite Beispiel. Ehemals reichsdeutsche Staatsbürger und Deutsche, die niemals reichsdeutsche Staatsbürger gewesen waren. Und dort haben wir dann den Punkt, wo die Volkstumspolitik eben über die Probleme hinausgeht, die in einer territorialen Rückgewinnung etwa sich begründen lassen. Nun sind keineswegs nur Deutsche in diesem Prozess der Entstehung neuer Staaten in den Status von Minderheiten gerückt worden, sondern charakteristisch für Ostmitteleuropa ist nun einmal die ethnische Mischsiedlung. Ethnische Mischsiedlung über Jahrhunderte angesiedelt. Wir finden keinen Staat in Ostmitteleuropa, Russland eingeschlossen, der eine homogene nationale Bevölkerung hat. Die ethnische Mischsiedlung ist also Grundlage der Staaten, aber in diesen Staaten herrscht eine Mentalität, die ähnlich wie bei der Vereinigung Italiens im 19. Jahrhundert, ähnlich wie bei der Vereinigung Deutschlands, darauf abzielt, den Nationalstaat, den man bekommen hat in den Grenzen, auch innerlich zu vereinheitlichen. Es entsteht also ein Spannungsverhältnis zwischen dem Anspruch, ein Nationalstaat zu sein, und der Wirklichkeit, die darin besteht, dass man im Grunde viele Nationen in einem Staat integrieren muss. Diese Integration erfolgte jeweils nach den Staaten verschieden. Es gibt viele Probleme, die uns hier da nicht interessieren. Wichtig nur noch eins. Bestandteil des Versailler Vertrages, des Vertragssystems, nicht Versailler, aber der Friedens, Bestandteil der Friedensvertragssysteme war es, dass diese Minderheiten in den neu geschaffenen Nationalstaaten Ostmitteleuropas bestimmte politische Rechte erhielten. Ein Minderheitenschutzvertrag also, der insbesondere auf englische Anregung in die Friedensvertragsbestimmungen aufgenommen worden war. In diesen Minderheitenschutzverträgen waren politische Rechte der Minderheiten garantiert, und das kommt jetzt der wichtige Punkt, sofern es sich um Persönlichkeitsrechte handelte. Das heißt, Menschen verschiedener Sprache hatten dieselben politischen Rechte. Was nicht garantiert war und ständig Grund zum Streit war, war die Forderung solcher Minderheiten, Rechte als Gruppe zu bekommen. Also konkretisiert für die Tschechoslowakei gab es keinen Unterschied, ob jemand Tschechisch, Slowakisch, Deutsch, Ungarisch, Polnisch oder einen Zigeunerdialekt sprach, was seine politischen Rechte als Individuum betraf. Wahl, Vertretung vor Gericht, was auch immer. Aber es gab keine Rechte, die jemand als Deutscher besaß, als Pole. Keine Volksgruppenrechte. Ein wichtiges Problem, das dann in der Phase eine Rolle spielt, als sich die Deutschen in der Tschechoslowakei in einer großen Organisation, der Sudetendeutschen Heimatfront und dann Sudetendeutschen Partei, zusammenschließen sollten. Soweit zum Punkt 1 zur internationalen Lage. Vielleicht noch ein Wort dazu. Die Minderheitenschutzgesetze waren eingebettet in die Struktur des Völkerbundes. Der Völkerbund, der ja mit dem Anspruch gegründet worden war, dass auf internationaler Ebene das Recht aller Staaten eingebracht werden soll in ein Parlament ähnliche, in eine parlamentähnliche Institution. Man war ausgegangen von der schönen Illusion, man könnte im internationalen Recht allen ein Recht auf Existenz nach ihrer Weise sichern, so wie man auch im nationalen Recht jedem in einem Staat jedem das gleiche politische Recht sichert. Konkret, dass ein, was im inneren Staat selbstverständlich ist, auch im Ausland, im internationalen Recht gelten sollte, also dass das Recht des Stärkeren beispielsweise nicht gilt, so wie im Staat ein großer Mensch einen kleinen Menschen nicht prügeln darf, nicht herumstoßen darf, so hatte man geglaubt, dass es eine Möglichkeit gäbe, im internationalen Recht eine Institution zu schaffen, dass die Schwierigkeiten zwischen Großmächten mit ihrer Macht, ihrer Militärmacht auf der einen Seite und den kleinen Völkern mit ihrem Willen, ihr Leben auf ihre Weise zu gestalten, zum Ausgleich zu bringen war. Sie wissen alle, dass das eine schöne Illusion gewesen ist, eine ehrenwerte Illusion, die dann durch die Ereignisse als Illusion entlarvt wurde. Ich komme nun zum zweiten Punkt, nämlich der Lage der Minderheiten in den entsprechenden Staaten, hier konkretisiert auf die Lage der Deutschen in Polen und der Tschechoslowakei. In Polen haben wir bei der Volkszähl haben wir etwa 1 Million Deutsche nach dem Versailler Friedensvertrag, plus oder minus. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von 3,9% der gesamtpolnischen Bevölkerung. Eine relativ kleine Gruppe von Minderheiten, 1 Million Deutsche, stehen also beispielsweise etwa 7 Millionen Ukrainern in der Polnischen Republik gegenüber, um das zu verdeutlichen, dass Polen ein Nationalitätenstaat war. In dieser 1 Million Deutsche gilt es nun weiter zu differenzieren. Es handelt sich keineswegs um eine einheitliche Gruppe. Wir haben dabei einmal die reichsdeutschen Bürger, die aus Deutschland gekommen waren oder in den ehemaligen preußischen Gebieten gelebt haben, dort ihre Besitzungen hatten, also um Reichsdeutsche im engeren Sinne. Diese Gruppe der alten reichsdeutschen Staatsbürger ist in den Jahren nach dem Versailler Friedensvertrag durch die Option für Deutschland zum größten Teil ausgesiedelt. Es gab also die Wahl zu klären für jeden Einzelnen, ob er die polnische Staatsbürgerschaft annehmen will oder ob er die deutsche bewahren will und dann innerhalb einer bestimmten Frist das Land verlassen muss. Den Verlust durch Optantenauswanderung kann ich Ihnen am Beispiel der Provinz Posen kurz darstellen. 1921 lebten dort in dem Bereich Posen 327.000 Deutsche und 10 Jahre später 193.000, ein Verlust von ungefähr 130.000 für diesen Bereich, der durch Auswanderung entstanden ist. Daneben aber gilt für Polen etwas, was ein wenig erläutert werden muss, nämlich das Problem des sogenannten schwebenden Volkstums. Dabei handelt es sich insbesondere um die Landbevölkerung Oberschlesiens oder auch Teile von Südostpreußen. Menschen, die aus der polnischen Mundart der Region herausgewachsen sind in die deutsche Sprache, die sie auf der Schule gelernt haben, die diese deutsche Sprache also sprechen, auch im Umgang zum Teil, jedenfalls als Kultursprache sprechen, die aber beide Sprachen können, den lokalen Dialekt und das Deutsche, das sie in der Schule gelernt haben, jetzt das Entscheidende, die sich aber zu dem Deutschtum bekennen, die Deutsche sein wollen. Zum Teil handelt es sich um Menschen, die das Deutsche gar nicht gut, gar nicht perfekt sprechen, nicht schreiben können. Es handelt sich um eine Gruppe, die also etwa nach Ernest Renan als Bewusstseinsdeutsche anzusprechen sind, die das Polentum verlassen wollen. Diese Gruppe ist als autochthones Volkstum von den Polen beansprucht worden mit dem Argument, man spricht ja nur einen polnischen Dialekt, was der linguistischen Seite völlig entsprach. Und die Deutschen beanspruchten diese Menschen mit der Begründung, ja, die wollen ja Deutsche sein. Dieser Zwiespalt zwischen ethnischer, objektiver Zugehörigkeit und bewusstseinsmäßiger Zugehörigkeit, dieser Zwiespalt lebt bis heute. Und wenn Sie in der Presse etwas über Aussiedlungen aus Polen hören, handelt es sich in fast allen Fällen heute um diese Menschen, Menschen dieser Zugehörigkeit, die man bei uns als schwebendes Volkstum, schwebendes Volkstum, zwischen den beiden Sprachgruppen schwebendes Volkstum charakterisiert. In Polen haben wir also, sagen wir, grob zwei Gruppen von Deutschen. Und wir haben, was wichtig ist, unter diesen deutschen Bewohnern in Polen keinen inneren Zusammenhalt. Das sind Punkte, Spots auf der Landkarte verstreut, keine kompakte Siedlung, wenn wir von Oberschlesien einmal absehen. Anders in der Tschechoslowakei. In der Tschechoslowakei finden wir 1921 in der Volkszählung Deutsche in der Stärke von 3,123 Millionen Menschen. Das ist bei einer Gesamtbevölkerung von 14 Millionen 25%. Hier mit dem Schwergewicht auf die deutsche Besiedlung in Böhmen, wo die deutsche Besiedlung wie ein Kranz etwa sich um das tschechische Sprachgebiet herumzieht und die Tschechen gewissermaßen in eine Klammer nimmt. Es ist eine Besiedlung der Deutschen in Böhmen, die sehr alt ist, ins Mittelalter zurückgeht. Und diese Deutschen haben dort kompakte Siedlungsgebiete an den Rändern der Tschechoslowakei, an den Rändern Böhmens. Und sie haben darüber hinaus Inseln, Sprachinseln gebildet, sei es im böhmisch-mährischen Raum, Iglau, Mährisch-Ostraum, wie besonders auch in der Slowakei, wo wir ein Streudeutschtum, wie man das sagt, verstreutes Siedlungsgebiet der Deutschen findet. Dieses Siedlungsgebiet der Deutschen in der Tschechoslowakei ist ein geschlossenes Siedlungsgebiet. Es hat politische Strukturen, die sehr alt sind. Und es hat eine Tradition des Mit- und Gegeneinanders mit den Tschechen. Das Miteinander beruht auf dem Zusammenleben von mehr als einem Jahrtausend. Ein Problem, das in der Literatur in meisten Fällen untergeht, verschwiegen wird. Es gibt eine Tradition des deutsch-tschechischen Miteinanders, sei es im Handel, sei es in der Wirtschaft, im Zusammenleben der Intellektuellen in Prag und anderswo. Man gab die Kinder in die jeweils anderssprachigen Familien, auf Handel gehen, indem man bei dem anderen die Sprache lernte. Dieses Miteinander ist eine sehr alte Erscheinung in Böhmen, aber wichtiger, politisch wichtiger ist das Gegeneinander geworden. Und dieses Gegeneinander hat auch seine Tradition im 19. Jahrhundert spätestens anzusiedeln. Eine Tradition nämlich dort, wo gegen die Gruppe der politisch führenden Deutschen, und die stellten ja in Wien den Kaiser, und waren, der Kaiser war deutschsprachig, die Beamtenschaft war deutschsprachig, gegen die politisch führende Gruppe der Deutschen artikulierte sich aus der tschechischen Gesellschaft heraus der Wunsch nach einem, ja, sagen wir italienisch, Rinascimento der tschechischen Nation. Und charakteristisch ist, dass die Bewusstwerdung des tschechischen Volkes, der tschechischen Intelligenz, erfolgte, indem es sich gegen das Deutschtum artikulierte. Also, Beispiel, beinahe jeder Wissenschaftler tschechischer Sprache, der im 19. Jahrhundert seine Karriere machte, schrieb sein erstes Buch in deutscher Sprache. Palacki ist nur eines von den Beispielen, die ich nennen kann. Sein zweites Buch war die Übersetzung des ersten Buches ins Tschechische. Und die weiteren erschienen tschechisch. Daraus ergibt sich, dass das Verhältnis zwischen Deutschen und Tschechen historisch neben dem Miteinander immer auch ein Gegeneinander hatte. Die Tschechen verstanden das Deutschtum als die Mauer, gegen die sie sich zur Wehr setzen mussten und der gegenüber sie ihre Rechte artikulierten. Mit Beginn der neuen Staatlichkeit der Tschechoslowakei kehrte sich dieses Verhältnis um. Die Deutschen hatten bis zum Ersten Weltkrieg die Erfahrung gemacht, dass die Tschechen aus dem Status eines niederen Volkes auf dem Lande, das niedere Arbeiten verrichtet hatte, aufgewachsen waren zu einer kompletten Gesellschaft, einer bürgerlichen Gesellschaft in großer innerer Differenziertheit, von Intellektuellen an der Spitze bis zur Basis der Arbeiterschaft und des Bauerntums. Dieser Aufbau der tschechischen Gesellschaft war von den Deutschen als ein zunehmendes Zurückdrängen empfunden worden und hatte bei den Deutschen eine Reihe von Affekten, von Emotionen zur Folge, die man verstand, weil man das tschechische Selbstwerden der Gesellschaft verstand als einen Angriff auf die deutschen Ansprüche. Das ist ein Thema, das Herr Jaworski dann noch intensiver behandeln wird wahrscheinlich. Ne? Wir haben also im Gegensatz zu Polen, in der Tschechoslowakei, geschlossene deutsche Siedlungsgebiete, eine durchformte deutsche Bevölkerung. Durchformt heißt von der Basis der Arbeiter und Bauern aufsteigend gegliedert über einen Mittelstand bis zu den Universitätslehrern, um nur eine Gruppe der Intelligenz zu nennen. Anders als in Polen. Und wir haben eine alte Tradition des Volkstumskampfes, des Gegeneinander. Ich komme zur dritten Gruppe, zum dritten Thema, die das eigentliche Thema hier sein sollte, dass die Frage also, welche Politik verfolgte Deutschland? Und jetzt betrachte ich die deutsche Reichsregierung in Berlin im Zentrum. Welche Politik verfocht diese Reichsregierung gegenüber den Minderheiten? Hier muss ich zunächst die alte Trennung wieder aufgreifen, die ich Ihnen im ersten Punkt geschildert habe. Die Trennung nämlich zwischen ehemals reichsdeutschen Staatsbürgern und den Deutschen, die nie Staatsbürger des Reiches gewesen waren. Also zunächst Polen. Hier ist die deutsche Politik gegenüber den Minderheiten zunächst gerichtet auf territorialen Bestand. Also auf das Problem, möglichst viel des Gebietes zu behalten, das die Polen von Deutschland beanspruchte. Sie wissen um die Probleme der Plebiszite, die man in den Diskussionen um Versailles eingerichtet hatte, auf englisches Drängen hin. Volksabstimmungen also, die in Oberschlesien und in Südostpreußen und Ermland und anderen Gebieten klären sollten, welchem Staat die dort ansässige Bevölkerung zugehören wollte. Nun ist diese Volksabstimmung keineswegs so ruhig verlaufen wie andere Volksabstimmungen, die wir jetzt kennen, sondern das war ein von beiden Seiten heftig geführter Kampf, nicht nur ein Kampf der Worte, sondern ein Kampf der Waffen. Und in dem Prozess bis zur Abstimmung finden wir beispielsweise in Oberschlesien verschiedene Versuche von polnischer Seite, die Menschen zur Abstimmung zu beeinflussen durch Angst, durch Terror oder durch Überredung. Die polnischen Insurgenten, die polnischen Aufständischen unter Wojciech Korfanty spielen hier eine Rolle. Dieses Gebiet befand sich aber, Oberschlesien befand sich unter interalliiertem Kommando, unter dem Kommando, das besonders die Franzosen bestimmten. Infolgedessen war ein Eingreifen von reichsdeutscher Seite in diesen Prozess vor den Volksabstimmungen unmöglich. Ein Eingreifen dort hätte die Franzosen auf den Plan gerufen und die Franzosen unterstützten nun einmal weitgehend Polen mit der Begründung, einen polnischen Staat so stark wie möglich zu machen, auch wirtschaftlich durch die Kohlengruben in Oberschlesien. Die deutsche Haltung in dieser Frage lässt sich vielleicht so charakterisieren, dass man auf internationaler Ebene versuchte, so viel wie möglich Unterstützung der Deutschen im Lande zuteil werden zu lassen und dass man versuchte, auf inoffizieller Ebene den Deutschen so viel Waffen zu liefern und andere Dinge wie möglich. Und es kam zu mehreren kriegerischen Auseinandersetzungen. Es kommt zum Einsatz von Freikorps, die aus dem Baltikum dorthin gelangen nach Oberschlesien. Es kommt zu dem Kampf um Annaberg. Es gibt heute noch viele Deutsche, die damals ihre Erinnerungen an ein heftiges Gefecht verbinden. Also eine offizielle Politik Deutschlands in dieser Frage ist nicht möglich. Bis zu den Abstimmungen, bis zu dem Tag, wo also im Jahre 20 und dann 21 diese Gebiete, diese Gebietsfragen geklärt sind. Geklärt sind sie in keiner Weise, weder für die Deutschen noch für die Polen, denn beide Seiten sind über die erreichte Lösung höchst unzufrieden. Die Polen hätten viel mehr gewollt, die Deutschen hätten lieber viel, viel weniger, am liebsten gar nichts gegeben. Die offizielle Haltung Deutschlands gegenüber Polen ist dann praktisch die ganze Kriegszeit, bis Hitler den Umschwung brachte, 34, dadurch geprägt, dass Polen zum Feind Nummer 1 wird. Es gibt den Ausspruch, der Chef der obersten Heeresleitung siegt im Jahre 23, Polen ist unser unerträglichster Nachbar. Und es gibt eine Fülle von Gesprächen zwischen Berlin und Moskau, die darauf abzielen, zu Lasten der Polen eine gemeinsame Politik zu machen, das heißt eine neue Teilung Polens, wenn es geht, in die Wege zu leiten. Denn die Russland oder die Sowjetunion später hatte ebenfalls an Polen sehr viele Territorien verloren. Ich erinnere Sie an den Streit zwischen der Frage der Körsenlein, der ethnisch-polnischen Grenze im Osten und den tatsächlich im Frieden von Riga im März 21 gezeichneten Grenzlinien, die fast 10 Millionen Menschen russischer Sprache, russischer Dialekte besser, in Polen beließ, Menschen, die entweder ukrainisch oder weißrussisch sprachen. Zurück zur deutschen Politik gegenüber den Deutschen in Polen. Nach den Entscheidungen der Plebiszite beschränkt sich die deutsche offizielle Politik auf eine vorsichtige Unterstützung der Kulturtätigkeit, also Finanzierung von Bibliotheken, eine Politik, die eingebettet bleibt in eine Politik der Polenfeindschaft. Und diese Polenfeindschaft artikuliert sich wortstark in der Presse als Propaganda. Sie artikuliert sich im Wirtschaftsboykott gegenüber Polen, wo Deutschland keine Waren mehr abnimmt und damit hofft, dass der Staat Polen aus wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Inneren zusammenbricht. Eine offizielle Politik gegenüber den Minderheiten ist nach den Quellen des Auswärtigen Amtes für diesen Zeitraum nicht auszumachen. Zur Tschechoslowakei als dem anderen Beispiel. Dort haben wir die Abtretung eines kleinen Gebietes aus dem ehemaligen deutschen Reichsverband an die Tschechoslowakei, das kleine Hulčina Ländchen, Hulčín, kein großes politisches Volumen der Bevölkerung nach. Es gibt Aktenbestände, die sorgfältig alles verzeichnen im Auswärtigen Amt, was dort geschehen ist. Es gibt Unterstützungen. Aber Hulčín ist kein Streitpunkt zwischen Prag und Berlin gewesen. Für die offizielle deutsche Politik gegenüber den Deutschen in Böhmen, später wurden sie Sudetendeutsche genannt, kehrt sich das Verhältnis für die Betrachtungszeit eher um. Nicht Berlin tut etwas für die Deutschen in Böhmen, sondern die Deutschen in Böhmen erwarten, dass Berlin etwas für sie tut. Deutschland und seine Politik wird für die Deutschen in Böhmen zu einem Faktor ihrer inneren Auseinandersetzung mit den Tschechen. Und das Ganze vor dem Hintergrund einer engen wirtschaftlichen Verzahnung zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei. Die Tschechoslowakei wird damit als Allianzpartner Frankreichs geschwächt, nicht einsatzfähig gegenüber Deutschland, weil sie einmal Rücksicht nehmen muss auf die eigene Wirtschaft und zweitens Rücksicht nehmen muss auf eine große Gruppe von Deutschen, die für den Staat der Tschechoslowakei relativ wenig Sympathie hatten, die aber darin leben wollten, in der Mehrzahl, die aber, wenn dieser Staat Tschechoslowakei gegen Deutschland militärisch aktiv gewesen worden wäre, sich gegen ihren eigenen Staat gewendet hätte. Insofern wird also die Gruppe der Deutschen in Böhmen ein Faktor der internationalen Politik. Prag wird so etwas wie ein informeller Fürsprecher für deutsche Interessen in Paris. Und Prag wird damit so etwas wie ein unzuverlässiger Verbündeter in Frankreichs Sicherheitspolitik gegenüber Deutschland. Deutschland hat mehrfach, also besser gesagt, der deutsche Außenminister wurde mehrfach von sudetendeutschen Politikern angesprochen in Richtung der inneren Politik der Sudetendeutschen ein klärendes Wort zu sprechen, eine oder andere Gruppen zu unterstützen. Und diese Gruppen, die in Berlin um Rat fragten, was sie tun sollten, lassen sich beschreiben als diejenigen Deutschen, die in der Tschechoslowakei leben und bleiben wollten und sich mit dem Staat arrangieren wollten, auch politische Verantwortung übernehmen wollten, sich aktiv an dem Staat beteiligen wollten. Daher die Bezeichnung der Aktivisten. Und die andere Gruppe, die alles negierte, alles verneinte, was mit der Staatsgründung geschehen war, die nennt man die Negativisten. Und beide Gruppierungen versuchten in der Tschechoslowakei die Stimmen der Deutschböhmen für sich zu bekommen. Beide versuchten bis zum Jahre 25 in Berlin Unterstützung für ihre jeweils auch gegeneinander gerichteten Ziele zu bekommen. Damit komme ich zum vierten Punkt, den deutschen Möglichkeiten gegenüber den Minderheiten in Polen und in der Tschechoslowakei. Also die Frage, welche realen Möglichkeiten hatte Berlin überhaupt zu einer Einflussnahme. Ich erinnere an den Punkt 1 meiner Ausführungen, an das Bild der französischen Interessenpolitik, der französischen Hegemonialpolitik in Europa mit den beiden Partnern im Rücken Deutschlands, Polen und Tschechoslowakei. Eine Hegemonialpolitik zur Sicherung der französischen Sicherheit. Und in diesem Streben nach Sicherheit setzte Frankreich die Mittel ein, die es aus dem Versailler Friedensvertrag besaß. Das waren einmal die territorialen Pfänder, Legage, also die Besetzung des Rheinlandes, die Entmilitarisierung gewisser Zonen, und das zweite, das waren die Reparationen. Die Reparationen, deren Volumen nicht festgelegt war, die aber Deutschland auf mehr als eine Generation hin zum Zahlen verpflichtet hätten. Diese Reparationen gaben immer wieder Anlass dazu, dass Frankreich seine Politik der Sicherheit gegenüber Deutschland verfechten konnte. Und das betraf beispielsweise die Ruhrbesetzung im Jahre 23, die nicht nur eine ökonomische Basis hatte, sondern darüber hinausgehend politische Ziele verfolgte. Frankreich hatte sich in seinem Sicherheitsbedürfnis abstützen können auf die beiden Verbündeten im Osten Deutschlands, auf Polen. Es gab seit dem Jahre 1921 weitgehende Absprachen zwischen Warschau und Paris, Absprachen im militärischen Bereich. Die polnische Armee wurde von französischen Offizieren organisiert. Ich erinnere Sie an den Namen Weygand, ein damals unbekannter junger Oberst, hat da in Polen mitgearbeitet. Dieser Oberst hieß Charles de Gaulle und hat vieles von dem, was er in Frankreich in der 5. Republik dann an Politik praktiziert hat, beruht auf den Erfahrungen der Zeit in Warschau, als er Piłsudski von nahen sehen konnte. Also eine enge militärisch-politische Allianz zwischen Frankreich und Polen. Beispiel dafür ist die Ernennung von Marschall Foch zum Marschall von Polen im Jahre 1923. Etwas anders stellt sich das Verhältnis zwischen Paris und Prag dar. Hier gibt es keine so weitgehende Allianzversprechung wie zwischen Warschau und Paris. Es gibt ein französisches Kontingent, das die tschechoslowakische Armee aufbauen soll. Es gibt aber keine politischen Festlegungen und es gibt erst im Jahre 1924 einen politischen Vertrag, in dem aber so gut wie alle politischen Fragen ausgeklammert werden. Ein Vertrag, der nur eine Symbolkraft besitzt, keine politische Festlegung. Prag ist von Paris aus nicht als ein bequemer Verbündeter zu bezeichnen, sofern und soweit es sich um eine gegen Deutschland gerichtete französische Politik handelte. Der Versuch Frankreichs, seine Hegemonialpolitik in Europa zu festigen, kulminiert im Jahre 1923 in der Besetzung des Ruhrgebietes. Und Sie müssen sich klar machen, dass das Ruhrgebiet nicht die Waffenschmiede nur war, sondern dass es das zentrale Industriegebiet war und über ein halbes Jahr lang, fast dreiviertel Jahr, bringt dieses Gebiet nichts dem Deutschen Reich an Gewinn, sondern es kostet unglaublich viel Geld, weil im Lande auf die Besetzung durch französische und belgische Truppen reagiert wird durch passiven Widerstand. Sie wissen vielleicht, dass im Jahre 23 im Zusammenhang mit dieser Ruhrbesetzung in Deutschland eine katastrophale Inflation stattfindet, wo das Brot einige Billionen Mark kostet und das, was wir an italienischen Währungsverhältnissen hier kennenlernen, also weit in den Schatten gestellt wird. Und darin gründet vieles von der aktuellen Politik der Bundesregierung nie etwas wie eine Inflation auch nur anzudeuten. Daher die dezidierte Forderung nach wirtschaftlicher Stabilität. Das gründet sehr tief, denn wenn jemand bei uns sagen würde, ein bisschen Inflation, dann sind die Leute auf den Barrikaden, denn seit 23 weiß man das sehr gut, was das bedeutet. Aber zurück vom Aktuellen. Diese französische Hegemonialpolitik kulminiert, wie ich sagte, im Jahre 23 und siegt gegenüber Deutschland. Deutschlands Stresemann muss nachgeben, Deutschland verliert den sogenannten Ruhrkampf. Es wird gezwungen, sich in das französische System zu fügen. Zugleich aber hat Frankreich Poincaré eine Art Pyrrhus-Sieg erreicht. Er hat zwar Deutschland in die Knie gezwungen, aber es hat ihm nicht den finanziellen und wirtschaftlichen Vorteil gebracht, den er erhofft hatte. Frankreich hat zwar gesiegt, mal wieder, aber hat damit seine Abhängigkeit von Amerika, von England nur noch wesentlich verstärkt. Damit rückt wieder Großbritannien in das Bild, den Blick der europäischen Politik hinein. Und Großbritanniens Politik der Balance of Powers, des Auswiegens der Interessen auf dem Kontinent, besteht nun darin, dass es versucht, den französischen Hegemonialanspruch zu konterkarieren, eine Gegenmacht gegen die französischen Ansprüche aufzubauen. Und diese Gegenmacht soll Deutschland wieder werden, weil England sich ausrechnet, dass ein wiedererstarkendes Deutschland besser in die Familie der europäischen Staaten integriert werden soll, als dass ein solch wiedererstarktes Deutschland gegen die europäische Staatenfamilie auftritt. Gewissermaßen ein zweiter Paria wird, wie dies die Sowjetunion damals schon ist. Und es deuten sich damals ja im Stichwort Rapallo Möglichkeiten an, dass es zu einer Vereinigung oder zu einer Allianz Russlands mit Deutschland kommt. Eine Perspektive, die England grausen lässt. England wird also im Jahre 24 aktiv in der Weise, dass es versucht, in Gesprächen mit deutschen Politikern, mit Stresemann, einen Ausweg zu suchen aus den Schwierigkeiten der Reparationen und aus den Schwierigkeiten der französischen Sicherheit. Beides wird verbunden. 24, die Intervention der Amerikaner im Dawes-Plan mit der zahlenmäßigen Fixierung der Reparationen, die dann immer weiter abgebaut werden im Laufe der Zeit, realistischer gesehen werden. Und zweitens die Frage der französischen Sicherheit. Diese Gespräche zur Befriedung der französischen Sicherheitsinteressen kulminieren nun im Vertrag von Locarno, einem Vertrag vom 15. Oktober 1925. In diesem Vertrag von Locarno erhält Frankreich und erhält Belgien eine internationale Garantie der Grenze mit Deutschland. Damit wird das Versprechen des Jahres 1919, gewissermaßen 6 Jahre später, von England erfüllt. In dieses Versprechen von 1919 hat sich nun auch Deutschland hinein bewegt. Damit ist für Frankreich die Hauptfrage der Sicherheit gegenüber Deutschland gelöst. Und hier beweist sich nun das, was Freundschaft im politischen Bereich wert ist. Frankreich erhält die Regelung seiner Sicherheit auf einer internationalen Konferenz. Und zum gleichen Zeitpunkt muss es einwilligen und willigt es ein, dass seine Partner im Osten, die Tschechoslowakei und Polen, keineswegs dieselbe Sicherheit bekommen. Deutschland hat in den Verhandlungen, die zu Locarno führten, Stresemann, hat ausdrücklich gesagt, dass eine Sicherheitsgarantie wie gegenüber Frankreich und Belgien von deutscher Seite gegenüber Polen und der Tschechoslowakei nie ausgesprochen werden würde. Und zwar mit der Begründung, dass es mit Polen offene Grenzkonflikte gäbe und sich keine deutsche Regierung bereit finden könnte, die Abtrennung deutscher Territorien an Polen zu befürworten. Deutschland hatte mit Locarno Elsass-Lothringen definitiv aufgegeben. Na, es hatte praktisch überhaupt keine Chance gehabt, das zurückzubekommen. Es hatte aber definitiv auf den Anspruch verzichtet. Es hat definitiv nicht auf den Anspruch gegenüber Polen verzichtet. Praktisch eine latente, wenn man so will, Kriegserklärung an Polen, was die Polen so verstanden haben. Und diese latente Kriegserklärung, das überspitze ich jetzt ein wenig in der Formulierung, um es deutlich zu machen, wird von Frankreich toleriert, um seine eigenen Sicherheitsinteressen zu bekommen. Und die Tschechoslowakei spielt in diesen Gesprächen nur eine untergeordnete Rolle, denn es wird in Prag frühzeitig gesagt, wir würden mit euch Tschechen gerne alles regeln, wenn wir aber mit euch eine Grenzsicherung vereinbaren, wird dies auch Polen fordern. Und wenn wir es euch geben und den Polen nicht, dann wird diese latente Kriegserklärung so deutlich, dass wir zu keinem Vertrag kommen. Also, liebe Tschechen, im Sinne des Weltfriedens, steckt mal wieder zurück mit euren Interessen. Und das haben die Tschechen dann auch getan, tun müssen. Und die Machtsituation für Kleinstaaten wie Tschechoslowakei oder Polen zeigt sich an diesem Beispiel sehr schön. Die Franzosen haben nur ein Trostpflaster bereit, indem sie bestehende Verträge noch einmal bestätigen. Damit müssen sich Polen und Tschechien zufrieden geben. Es gibt, wenn Sie das interessiert, erst einen Vertrag zwischen Polen und Deutschland, in dem die bestehenden Grenzen akzeptiert werden. Und das ist der Vertrag, den Willy Brandt in Warschau unterzeichnet hat. Bis dahin hat es nie eine Erklärung gegeben von deutscher Seite, egal in welchem Zeitraum, dass die zwischen Deutschland und Polen bestehenden Grenzen akzeptiert würden. Bis heute sind sie nicht garantiert. Jedenfalls von uns gibt es nur die Erklärung, dass wir sie akzeptieren, aber auch das ist schon ein Fortschritt. Wenn Sie diese bittere Ironie hier verstehen. Zur Frage der Minderheiten jetzt zurück. Unmittelbar, andersherum, mit dem Locarno-Vertrag ist klar, dass Deutschland, das Weimarer Deutschland, in der Frage der Minderheitenvertretung nicht aktiv werden kann. Es akzeptiert ja die Verhältnisse. Für die Minderheit in der Tschechoslowakei, für die Sudetendeutschen, ist nun klar, dass sie keine Unterstützung, politische Unterstützung aus Berlin zu erwarten haben. Deutschland wird 26 Mitglied des Völkerbundes und im Völkerbund ist es möglich nach der Satzung, dass Probleme von Minderheiten in anderen Staaten diskutiert werden können, wenn ein Staat als Mitglied des Völkerbundes als Sprecher dieser Minderheit auftritt. Das ist 26 mit der Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund formal gegeben. Es gibt gewisse Versuche in Berlin, das aufzunehmen. Es bleibt im Vorgespräch stecken. Die Sudetendeutschen haben nie eine massive Unterstützung im Völkerbund erfahren, nur einige Male von einem Basken in der spanischen Delegation. Der Baske, der Minderheitenprobleme aus seinem eigenen Volkstum kannte, hat sich dort für die Sudetendeutschen eingesetzt. Es gibt Versuche zwischen der Reichsregierung und der tschechischen Regierung in den Fragen der Minderheiten im Jahre 26 zu vermitteln, einzugreifen. Diese Versuche werden sehr schnell abgebremst in Berlin, als sich herausstellt, dass die Klagen, die Gravamina der Sudetendeutschen, substanziell in Akten, in Belegmaterial gar nicht zu begründen sind. Gar nicht so zu begründen sind, dass eine politische Intervention sinnvoll erscheint. Und es gibt immer den Rückhalt, dass die Tschechen auf eine Klage der deutschen Regierung in Bezug auf die Sudetendeutschen sofort kontern mit Klagen in der Behandlung der sorbischen oder wendischen Minderheit in Deutschland. Eine Volksgruppe von 120.000 Menschen damals, südlich von Berlin im Spreewald ansässig, eine Volksgruppe, die einen tschechisch-polnischen Übergangsdialekt spricht. Vor diesem Hintergrund zeigt sich also, dass eine deutsche, reichsdeutsche, offizielle Politik gegenüber den Minderheiten in Polen und der Tschechoslowakei sehr schwierig war. Denn sie stand zurück hinter anderen Problemen, die wesentlich drängender waren. Rückgewinnung des Territoriums, Rückgewinnung der Souveränität über das Territorium, Reduzierung der Lasten der Reparationen, Ausgleich der Interessen mit Frankreich. Das waren die drängenden Probleme und als letztes nicht zu vergessen, das Problem Österreich. Der Anschluss Österreichs war ein Problem, das in Deutschland vorrangig stand. Wenn von Minderheiten die Rede war, dann war von Österreich die Rede. Und wenn von Minderheiten, die verfolgt waren, die Rede war, dann von denen in Polen, aber ganz, ganz selten von denen in der Tschechoslowakei. Soweit der Rahmen für eine offizielle deutsche Politik, das Inoffizielle, das sich unter dieser Decke abspielte, gestützt vom Reich, von der Reichsregierung, manchmal feige nicht vertreten, manchmal offen vertreten. Diese Fragen wird dann ein Kollege Jaworski Ihnen vortragen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ringraziamo tutti il professor Alexander per la sua così lucida e anche così ben organizzata relazione e non so se può essere utile una breve traduzione, se è ritenuta necessaria, se può essere una traduzione riassunto, non lo so. Ecco, allora cercherò di essere il più breve possibile, forse può servire per riprendere nella discussione temi che altrimenti potrebbero andare persi. Dunque il professor Alexander ha iniziato con due osservazioni preliminari, che anzitutto la sua relazione prende in considerazione solo due gruppi considerati come esemplari, i tedeschi di Polonia e i tedeschi di Cecoslovacchia, e che d'altra parte egli ritiene di dover negare la tesi di una continuità nella politica tedesca verso le minoranze, cioè i tedeschi all'estero non sono sino dalle origini semplicemente uno strumento nelle mani tedesche. Affrontato poi i problemi del Trattato di Versailles, la divisione delle potenze europee in due blocchi, i vincitori da una parte, i vinti dall'altra, l'importanza che questa contrapposizione ha nel determinare la politica internazionale post-bellica. E ha sottolineato come, cerco di leggere gli appunti molto rapidamente, ha sottolineato come la potenza che tra le potenze vincitrici che si contrapponga più fortemente alla Germania è naturalmente la Francia, come la Francia riesca, dato un appoggio iniziale ma però solo parziale poi di Gran Bretagna e di Stati Uniti, ad ottenere un sistema di garanzie internazionali che reputa soltanto parziale e quindi si lega ai paesi dell'Europa orientale, a Cecoslovacchia e a Polonia, sulla base della formula i nemici dei miei amici sono i miei amici, quindi questa è la base dell'alleanza, della politica di accordo fra Francia e Stati dell'Europa orientale. E quindi il sistema di sicurezza francese è basato su alleanze, la cui natura poi il professor Alexander ha considerato successivamente, in quanto sono molto diverse tra di loro, con Polonia e con Cecoslovacchia, che hanno contemporaneamente per la Francia una funzione di barriera ed una funzione di cordone sanitario. Poi è passato ad esaminare i problemi delle cessioni territoriali, rilevando come da parte del governo e dell'opinione pubblica tedesca non siano stati tanto sentiti e sofferti i problemi delle cessioni territoriali a Occidente, ma invece quelli delle cessioni territoriali ad Oriente e quindi in modo particolare quello della Polonia. Ha aggiunto che per quanto riguarda i tedeschi all'estero bisogna compiere una divisione, una bipartizione, da una parte coloro che sono ex cittadini tedeschi, e cioè soprattutto i polacchi, d'altra parte i tedeschi di lingua, ma non ex tedeschi di cittadinanza, dovremmo dire gli ex austriaci, e quindi la Cecoslovacchia. E da qui anche la tipicità dei due casi che ha indicato all'inizio, Polonia e Cecoslovacchia. Ha sottolineato poi come in tutta la Mitteleuropa esista una tradizione di mescolanza nazionale, ma come però i nuovi stati nazionali sorti nell'Europa centro-orientale vogliano essere anche all'interno stato nazionale, vogliono, cioè negano in un certo senso la propria multinazionalità. Ha ricordato poi come le minoranze ebbero tutte con il trattato di pace un riconoscimento internazionale. Se qui posso fare una parentesi, l'unica minoranza che non ha avuto un riconoscimento internazionale è stata quella dei tedeschi dell'Alto Adige, perché l'Italia, come grande potenza vincitrice, ritiene di non poter sottoscrivere questo trattato che legava invece, doveva vincolare solo i piccoli stati. E d'altra parte però ho sottolineato come i diritti delle minoranze siano diritti personali e non diritti di gruppo nazionali. E quindi, ad esempio, all'interno della Cecoslovacchia non esistono dei diritti speciali per il gruppo etnico tedesco, ma gli stessi diritti di cui godono, ad esempio, gli ex ungheresi. E come d'altra parte, questo poi ritorna successivamente, l'inserimento della protezione delle minoranze, la questione della protezione delle minoranze è stata inserita nella Società delle Nazioni. Poi ha analizzato la posizione delle minoranze, partendo dalla Polonia, un gruppo nazionale relativamente piccolo, 1 milione di tedeschi, solo per dare un'idea di quelli che invece erano i problemi nazionali polacchi, in Polonia ci sono 7 milioni di ucraini, quindi la minoranza tedesca era molto piccola. Ha sottolineato poi come all'interno di questo gruppo tedesco, che è poco omogeneo sia culturalmente che territorialmente, vi sono anzitutto ex cittadini tedeschi, i quali hanno il diritto di optare per la Germania, e quindi rimangono solo quelli che optano per la Polonia, mentre coloro che optano per la Germania entro un dato periodo di tempo devono rientrare in Germania. D'altra parte c'è un gruppo, il cosiddetto Schwebendes Volkstum, potremmo dire la germanicità oscillante, gruppo etnico oscillante, e che è costituito da elementi originariamente polacchi, diventati tedeschi per cultura e per lingua, sostanzialmente bilingui, che si riconoscono per tedeschi anche se in certi casi parlano il loro dialetto polacco molto meglio che non il tedesco. E per questo gruppo autoctono polacco si verifica un contrasto tra i polacchi, che sostengono che questo gruppo appartiene alla loro nazionalità per motivi etnici, e d'altra parte i tedeschi, che sottolineano come si tratti di un gruppo che ha una coscienza nazionale tedesca, che afferma di essere tedesca, e quindi, sottolineando l'elemento della volontà, lo reclamano per loro. E questo è un aspetto molto interessante. D'altra parte poi ha sottolineato, come dicevamo prima, no, la relativa scarsa omogeneità di questo gruppo, che a parte il caso della Slesia superiore non ha contiguità territoriale. In Cecoslovacchia i tedeschi sono molto più numerosi, ci sono degli insediamenti compatti, soprattutto al confine, accompagnati poi anche da isole linguistiche. È un gruppo compatto, con tradizioni e organizzazioni politiche molto salde, ed è un gruppo che da secoli è abituato a vivere con i cechi e contro i cechi. E soprattutto negli ultimi decenni questo secondo elemento è diventato più importante, nel senso che la rinascita della nazione ceca è avvenuta attraverso la cultura tedesca, attraverso la lingua tedesca, ricordato come solo caso emblematico di Palacki, che scrive il suo primo libro in tedesco, il cui primo libro ceco è la traduzione del libro tedesco. D'altra parte però proprio la contrapposizione alla cultura tedesca ha costituito il cemento, l'elemento di unione del gruppo nazionale ceco. E quindi ha sottolineato come il secondo aspetto, cioè quello del conflitto, abbia acquistato maggiore importanza dal secolo XIX in avanti. Ha sottolineato come tutti i due gruppi presentino, nel caso dei cechi il risultato è stato posteriore rispetto ai tedeschi, una completa la completezza di tutti i ceti sociali, cioè sono tutti sono gruppi nazionali che presentano entrambi tutte le sfere, tutti i gruppi sociali allora interno. Quindi complessivamente i tedeschi in Cecoslovacchia sono molto più che in Polonia, sono molto meglio organizzati e rappresentano sotto il profilo numerico, territoriale ed altro un aspetto più rilevante. Il terzo punto che ha analizzato è la politica del Reich verso le minoranze. Anzitutto quindi, di nuovo riprendendo lo schema di prima, verso gli ex cittadini tedeschi di Polonia, all'inizio vogliono conservare più territorio possibile, nella questione del plebisciti della Slesia superiore, che sono accompagnati da molte lotte, da molti contrasti, la presenza poi delle autorità francesi che appoggiano la Polonia, la Germania non può fare nessuna politica ufficiale, cerca però nella fase del plebiscito di dare non ufficialmente il suo massimo appoggio. L'esito poi del plebiscito è considerato in maniera negativa, cioè ciascuna delle due parti, sia la Germania che la Polonia, ritiene di avere ottenuto meno di quello che voleva ottenere. C'è stato poi anche un rilievo sulla analogia in un certo senso della posizione di Germania e Unione Sovietica nei confronti della Polonia. Tutte e due le potenze hanno delle questioni da risolvere con la Polonia. Comunque nei primi anni, subito dopo risolta la questione dei plebisciti, la politica ufficiale si limita ad un cauto appoggio alle minoranze, soprattutto per quanto riguarda la questione culturale. Passando poi alla Cecoslovacchia, il problema territoriale che riguardi subito dopo la fine della guerra Cecoslovacchia e Germania direttamente è molto poco importante, la cessione di un piccolo territorio di Kulcin. Direttamente 20 dalla Germania, 20 sì, che non crea però nessun problema. È importante invece che nel rapporto tra Berlino e i tedeschi di Boemia, nella fase iniziale il rapporto è completamente invertito rispetto a quello che si può pensare di solito che sia, cioè non è Berlino che aiuta i tedeschi di Boemia, ma sono i tedeschi di Boemia che si aspettano da Berlino un aiuto che invece non arriva. È stato poi sottolineato l'importanza del problema dei tedeschi di Boemia anche nel quadro internazionale e poi l'esistenza all'interno dei tedeschi di Boemia di due correnti, una attivista che riconosce e che si inserisce all'interno dello Stato cecoslovacco e l'altra negativista che nega invece lo Stato cecoslovacco. C'è un contrasto tra questi due gruppi sia all'interno sia nel tentativo di agganciare il favore di Berlino. L'ultimo punto toccato è quello delle possibilità reali tedesche di influsso sulle minoranze. E qui si ricollega ancora al primo punto, cioè il tentativo egemonico francese di garantire la propria sicurezza, gli altri strumenti, controllo occidente e riparazione, anche la politica di alleanze con Cecoslovacchia e Polonia. Con la Polonia c'è una politica di stretta alleanza politica e militare, e ha ricordato anche la presenza del giovane colonnello Charles de Gaulle a Varsavia subito dopo la guerra. Invece tra Parigi e Praga non c'è un'alleanza così stretta e Parigi non considera mai Praga come un'alleata comoda. Il momento culminante di questa aspirazione egemonica francese dopo la fine della guerra è rappresentato dalla occupazione della Ruhr. Nell'occupazione della Ruhr è stato ricordato come la Francia vince e la Germania perde, come Stresemann deve cedere, come nello stesso tempo però la vittoria francese non aggiunga, soprattutto su un terreno economico, i risultati sperati. La politica francese deve inserirsi nella politica internazionale, collegamento con la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, soprattutto la Gran Bretagna vuole una politica di equilibrio, una balance of power in Europa e la Germania è essenziale in questa politica di equilibri. E quindi dal 24 in avanti i contatti della Gran Bretagna con Stresemann per aiutare la Germania sulla questione della riparazione e d'altra parte poi per trovare un accordo collettivo che soddisfi i francesi e si arriva a Locarno. Per quanto riguarda Locarno è stato sottolineato come la garanzia territoriale spetti alla Francia, non spetti invece non venga riconosciuta ai partners orientali della Germania. Stresemann cede nei confronti della Francia, non vuole cedere invece assolutamente per quanto riguarda la questione dei territori polacchi. E quindi è una questione aperta, permanente, è stato detto addirittura una specie di dichiarazione di guerra che rimane permanentemente aperta. Ed è stato ricordato come non un accordo, ma l'accettazione dei confini tedesco-polacchi, la prima accettazione verrà molto più tardi con Willy Brandt. La questione cecoslovacca forse avrebbe potuto essere risolta in una maniera diversa, ma i cechi si rendono conto che una garanzia per loro avrebbe reso del tutto insostenibile la posizione della Polonia e quindi non cercano neppure di ottenerla. Uno spiraglio nella questione delle minoranze si aprirebbe per la Germania nel 1926, quando la Germania diventa membro della Società delle Nazioni e avrebbe la possibilità di toccare in quella sede la questione delle minoranze. È molto difficile, anche perché c'è poi la possibilità degli altri stati di evocare a loro volta piccole questioni nazionali che si ritorcerebbero contro la Germania. E quindi, concludendo, il professor Alexander ha detto che una politica ufficiale tedesca verso le minoranze era difficile da attuare e soprattutto in questa prima fase ci sono problemi molto più gravi, da quello delle riparazioni a quello dell'Austria. Rimarrebbe la politica ufficiosa, di cui soprattutto ci parlerà adesso il professor Jaworski. Non so se possiamo fare proprio 5 minuti o 2 minuti di intervallo e poi ricominciamo.